verstehen alle das Deutsche. Hört nun, dass die Kolonialgesellschaft in dem besagten Zeitraum Anfang des 20. Jahrhunderts nach den großen Aufständen in Südwest- und Ostafrika, Gründung des Reichskolonialamts und den sogenannten Hottentottenwahlen endgültig im Sinne einer zurückhaltenden Regierungspolitik domestiziert wurde, zumal sich die kolonialen Erwerbungen, wie gesagt, ja nicht fortsetzen ließen. Misserfolge in der Kolonialpolitik und Flottenpolitik, vor allem aber das Auftreten großer internationaler imperialer Krisen, zunächst in Marokko, dann auf dem Balkan, ließen vor allem im Heer und im alldeutschen Verband Kräfte in den Vordergrund treten, die den bisherigen Ansatz der Weltpolitik für verfehlt hielten. Erst müsse, so wurde hier argumentiert, ein größeres Deutschland, eine breitere Basis in Mitteleuropa gebildet werden. Erst dann könne das Ausgreifen nach Übersee stattfinden. Obwohl Hasse diesen Trend bereits 1906 befürwortet hatte, stellte die Übernahme der Führung des Alldeutschen Verbandes durch Claas 1908 und die Aufwertung dieses Verbandes im nationalen Lager die entscheidende Wegmarke bei dieser Entwicklung dar. Keim begann seine führende Rolle als nationalistischer Agitator in diesem Verband fortzusetzen, als er erfolgreich 1910 die Losung ausgab, das deutsche Volk habe faktisch aufgehört, ein Volk in Waffen zu sein, und gerade dieser Sachverhalt müsse durch das Wirken des Alldeutschen Verbandes aus der Welt geschafft werden. Das Vorherrschen einer kontinentalen Politik wurde nach dem Versagen der weltpolitischen deutschen Außenpolitik in der zweiten Marokko-Krise, bei der es nochmals zu einer Art Arbeitsteilung zwischen Regierung und Alldeutschen gekommen war, manifest. Eine solche kontinentale Politik war in Zukunft auch wieder stärker innenpolitisch motiviert. Dies deshalb, weil in dieser Phase die Linke im Reichstag und im gesellschaftspolitischen Spektrum des Kaiserreichs gewaltige Erfolge zu verzeichnen hatte. Durch eine erfolgreiche nationale Politik auf dem Kontinent, zu diesem Bereich gehörte nun auch eine verstärkte Hinwendung der Alldeutschen zu den Fechtern eines nationaldeutschen Kurses im Habsburgerreich und eine Einbeziehung von imperialen Türkeiplänen in das Programm. Durch eine solche erfolgreiche nationale Kontinentalpolitik sollte die Intensivierung des linksliberalen und des sozialdemokratischen Drucks auf die sozialkonservative Führungsschicht des Reiches gemindert werden. Und hierbei ist es interessant anzumerken, dass solcherlei Überlegungen selbst in der Sozialdemokratie nicht völlig ohne Resonanz blieben und dass hierdurch zumindest indirekt bei Ausbruch des Weltkrieges das Zustandekommen des Burgfriedens gefördert wurde. Dunque, gli insuccessi della politica estera e coloniale tedesca e l'inasprirsi della crisi internazionale portarono alla ribalta delle altre forze che giudicavano fin qui errata tutta l'impostazione della politica internazionale. In sostanza si disse che la direttrice di espansione mitteleuropea e continentale doveva prendere il sopravvento e doveva rappresentare uno stadio antecedente a quello di un'espansione coloniale. Un episodio che rafforzerà particolarmente questa tendenza sarà il fallimento della politica tedesca nella seconda crisi marocchina, durante la quale pure si era avuto un altro esempio di questa divisione del lavoro che si veniva a creare tra governo ed associazioni nella propaganda espansionista. Faceva parte di questa idea di un'espansione mitteleuropea un rinnovato interesse per le questioni dei tedeschi che vivevano fuori dal Reich, in particolare nell'impero austro-ungarico, e un'altra cosa è da sottolineare la risonanza che si pensa abbia avuto questo tipo di agitazione anche nelle file socialdemocratiche, secondo la quale appunto è difficile spiegare certe tendenze culturali che poi nella socialdemocrazia emergeranno al momento dell'intervento in guerra. In die durch die Balkankrisen bestimmte unmittelbare Vorphase des Ersten Weltkrieges gehört dann die Gründung des Wehrverbandes, die erneut dem Prinzip folgte, dass alle nationalen Agitationsverbände schon durch starke personelle Verflechtungen in ihren Führungsgremien keine Konkurrenzorganisationen darstellten, sondern andere Schwerpunktfunktionen übernahmen, wobei besonders die Alldeutschen durch ihre allgemeine Ausrichtung zu Führungsaufgaben im nationalen Lager prädestiniert waren. Ist allerdings anzumerken, dass bei Kurswechseln, bei neuen Schwerpunktsetzungen der nationalen Agitation, sich dann auch besonders eine Krisenanfälligkeit der Alldeutschen ergab. Bei diesen Wechseln übernahm nun vor Kriegsbeginn der Wehrverein eine bestimmende Rolle bei der Förderung von Vorlagen im Reichstag zur Heeresvermehrung. Andererseits gewann dieser Verein vor allem durch die Opposition der Linken nie dieselbe Durchschlagskraft und auch Popularität, die der Flottenverein um die Jahrhundertwende besessen hatte. Dennoch war die Situation im Kaiserreich in der Vorphase des Weltkrieges durch die Propaganda der nationalen Verbände und jetzt also besonders der Alldeutschen und des Wehrverbandes, des Wehrvereines brisant. So herrschte hier nicht nur die Erwartung vor, dass ein großer Krieg in absehbarer Zeit unausweichlich sei, es wurden auch die Heeresvermehrungen als unmittelbare und direkte Kriegsvorbereitung gewertet und nach der Verabschiedung der Heeresgesetze sahen selbst Flottenverein und natürlich die Alldeutschen die Durststrecke, in der man in der Weltpolitik keine weiteren Erfolge erzielen konnte, für weitgehend überwunden an. Neue Möglichkeiten zur Vergrößerung der Flotte wurden jetzt bereits ventiliert. Es wurde erwartet, dass mit der intendierten Erweiterung der kontinentalen Basis des Deutschen Reichs auch gleich übergeleitet werden könne zum weltpolitischen Aufbruch. Diese Eskalation der nationalistischen Propaganda durch eine Aktualisierung konkreter Zielvorstellungen und durch eine Verknüpfung kontinentaler, weltpolitischer und sozialpolitischer Intentionen brachte die Reichsregierung in erhebliche Bedrängnis. Da Bethmann Hollweg als entscheidender Repräsentant der politischen Führung diesen aggressiven und expansionistischen Kurs entschieden ablehnte, keineswegs befürwortete, da er an einem zumindest vordergründig defensiven Kalkül der deutschen Politik festhielt und da er die Heeresvermehrung entsprechend dieser politischen Grundhaltung als Schutzmaßnahmen wertete, ergab sich die schon genannte scharfe Frontstellung vor allem der Alldeutschen und nun auch des Wehrverbandes gegen den Kanzler. Dunque, verso il 10 si sviluppa un'altra associazione, il Wehrverband, l'associazione militare. Anche da questo caso si può osservare che risultava in pratica una specie di divisione, anche qui mi sembra di aver capito, di divisione del lavoro fra queste associazioni, che erano organizzate in modo, in pratica avevano, i loro principali esponenti erano presenti in più di esse, c'era degli intrecci personali, precisi. E quindi le politiche che ciascuna, le campagne che ciascuna svolgeva andavano a completarsi a vicenda. Il ruolo particolare che spetterà a questa associazione è quello del sostegno ai progetti di ampliamento dell'esercito. Anche se il Wehrverband non raggiunse la popolarità delle altre associazioni, va detto che appunto con l'inasprirsi, con l'accrescersi delle tensioni internazionali, l'agitazione per la questione militare assunse sempre maggiore importanza. Si dovrebbe dire, perché non erano militari, era pro esercito, si dovrebbe dire, per via Provanza. Non era un'associazione propriamente detta militare, c'è il problema di tradurre, ci va senso un po' via Provanza, gli italiani ci sono tutti i militari. No, come ha detto Vanno, filo militare, in favore dell'esercito. Erano in favore del rafforzamento dell'esercito. E attraverso questa agitazione si fece strada l'idea che vi fosse, in sostanza, non ci fosse niente da fare e che la guerra fosse destinata, fosse inevitabile. Il governo di Bethmann-Hollweg verrà spinto sempre più sulla difensiva da questa agitazione, che in sostanza finiva col collegare in una certa fase espansione continentale ed espansione coloniale, e a vedervi un rapporto molto più immediato. Si porrà Bethmann-Hollweg in una posizione di netto rifiuto ed interpreterà, sottolineerà sempre, l'impostazione difensiva del rafforzamento dell'esercito, contrariamente appunto all'idea offensiva che era di questa associazione. Damit, meine Damen und Herren, ist überzuleiten zu den abschließenden 8 Schlussthesen. Thesen, die nicht nur die vorangegangenen Aussagen resümieren, sondern auch die im heutigen Referat nicht behandelten Veränderungen in der Zeit des Ersten Weltkrieges mit einbeziehen, damit also etwas unser Thema überschreiten, andererseits eben auch die politische Einordnung erleichtern. Erstens, die nationalen Verbände im Kaiserreich stellten einen erheblichen, zugleich in seinen Wirkungsmöglichkeiten, aber auch begrenzten Machtfaktor im Kaiserreich dar. Sì, adesso vengono 8 tesi finali che cercano di riassumere, ma di aprire anche delle prospettive nel periodo della Prima Guerra Mondiale, cioè fuori del nostro argomento, però per completarlo. La prima tesi. Die nationalen Verbände im Kaiserreich stellten einen erheblichen, zugleich in seinen Wirkungsmöglichkeiten, aber auch begrenzten Machtfaktor im Deutschen Reich dar. Quindi le associazioni rappresentarono un fattore rilevante, ma non decisivo, nella politica tedesca. Zweitens, die Verbände. Oh, rilevante. Rilevante, sì, sì. Die Verbände standen gerade mit ihren nationalistischen und spektakulären Kampagnen zumeist in Opposition zur Regierung oder zu den Regierungen, die eine nicht immer ausgewogene Balance hielten zwischen national gemäßigten Kräften des Deutschen Reiches, die im Reichstag über die Majorität verfügten, und den national-gouvernementalen Kräften, die vor allem im preußischen Abgeordnetenhaus den Kurs bestimmten und von den nationalen Verbänden zu einer möglichst aggressiv ausgreifenden Politik gedrängt wurden. Dunque, queste associazioni, questo è meglio che lo riassuma il professor Lill, perché non sono tesi conclusive, è bene che non vada perso. Vediamo. È un po' difficile da leggere. Opposizione, sì, sì, queste associazioni formavano una specie di opposizione al governo e non sapevano mantenere una posizione di balance tra le forze nazional moderate dell'impero rappresentate nel Reichstag, dove avevano anzi la maggioranza, e le forze governamentali nella Camera dei Deputati prussiani. Le associazioni cercavano di premere i parlamenti, tutti e due, quello prussiano e quello del Reich, verso una politica più nazionalista, più imperialista. Ja, wobei ich also bei Ihrer Übersetzung war, glaube ich, so, dass die den Druck der Nationalverbände auf beide Parlamente, ich meine eben, dass vor allen Dingen der Ansatzpunkt für die Nationalverbände eben im preußischen Abgeordnetenhaus mit dieser Majorität der national sich gebenden Vereine war. Dunque, siccome, weil das Abgeordnetenhaus weiter rechts stand, ja. Siccome la Camera dei Deputati prussiani, anche a causa del Dreiklassenwahlrecht, era più a destra, perciò le associazioni cercavano di influenzare più che altro tramite la Camera prussiana la politica nazionalistica. Drittens, die wichtigsten Folgen nationalistischer Kampagnen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stellten a. die massive Unterstützung der Flottengründung und das Betreiben eines weiteren Ausbaus der Flotte dar, wodurch eine neuartige Mobilisierung der Bevölkerung erreicht wurde. Ergaben sich B. aus einer Krisenverschärfung in der deutschen Innen- und Außenpolitik im letzten Jahrzehnt vor Kriegsausbruch und schlugen sich C. nieder in der Psychose von der Unausweichlichkeit eines Krieges unmittelbar vor 1914. Le più importanti conseguenze dell'attività di queste associazioni sono secondo Wolstein tre. La prima, il sostegno dato da loro alla politica della flotta e all'ampliamento della flotta e con ciò una mobilitazione tipo nuovo di vasti gruppi della popolazione tedesca. Secondo, un inasprimento dei contrasti interni nella Germania. E infine il diffondersi dell'opinione negli anni immediatamente prima della prima guerra mondiale che la grande guerra fosse inevitabile. Viertens, bei Kriegsausbruch 1914 spielten gerade diese Psychose und die gleichfalls von den nationalen Verbänden geförderte Erwartung, dass Deutschland und Österreich beim Wettlauf der Großmächte eine adäquate Stellung als Weltmächte erreichen müssten, in der deutschen Führung unter Bethmann-Hollweg eine entscheidende Rolle obwohl, wie gesagt, der Reichskanzler versucht hatte, sich nicht von den nationalen Verbänden in Schlepptau nehmen zu lassen. Il cancelliere Bethmann-Hollweg, come abbiamo detto prima, aveva tentato di non farsi influenzare da questi raggruppamenti, però proprio all'inizio della prima guerra mondiale, la psicosi di cui abbiamo parlato, cioè che la guerra è inevitabile, che la guerra deve venire, che la guerra è giusta e buona, questa psicosi si allargava ancora e si concretizzava nell'opinione che tramite questa guerra la Germania e l'Austria-Ungheria dovrebbero finalmente diventare potenze mondiali e questa psicosi penetrava anche e in larga misura, nonostante il moderatismo del cancelliere, nell'area governativa e nei circoli decisivi. Fünftens, ausgehend von der imperialistischen und unzufriedenen Haltung der nationalen Verbände vor 1914, sodann durch die Interpretation des Krieges als eines bewussten Angriffs der Alliierten zur Vernichtung Deutschlands, ferner geleitet von der Erfahrung der Härte des Krieges und der Blockade, und viertens, als vierten Unterpunkt schließlich angeregt durch die Kriegslage im Osten nach dem Zusammenbruch des Zarenreichs, gewannen die annexionistischen Zielvorstellungen im nationalen Lager im Weltkrieg dann wiederum eine neue Dimension. Das ist hier praktisch, wenn man auf das Arbeitspapier verweist, die Position, die in dem der Professorenpetition abgedruckt ist. Si ricollega alla posizione della petizione dei professori nel riassunto che ci avete davanti agli occhi. Però dice in questo quinto punto, etwas schwierig formuliert war, che partendo da questo atteggiamento di cui parlavamo al punto 4, cioè dell'opinione che la guerra fosse inevitabile e dovesse portare a una posizione di potenza mondiale sia della Germania sia dell'Austria, e poi partendo dall'interpretazione della guerra come di una aggressione alleata per annientare Germania e Austria, e poi dall'andamento della guerra e dalla disfatta russa, le richieste, il programma di annessione, il programma di espansione e di annessioni territoriali diventava più concreto e più largo durante la guerra e soprattutto nella seconda metà, cioè dopo il 15. Sechstens, solche in der etwa in der Professorenpetition ausgesprochene Zielvorstellungen bestimmten auch im Weltkrieg den deutschen Regierungskurs nicht, beeinflussten ihn aber in entscheidenden Fragen punktuell, etwa das Stichwort Versagen bei der Ausformulierung eines klaren Friedenskonzepts oder Stichwort Frieden von Brest-Litovsk. Allora, queste richieste, sempre più larghe, non hanno neanche durante la guerra determinato la politica governativa, però l'hanno influenzato e hanno, per esempio, reso impossibile la formulazione di un moderato programma di pace e hanno influenzato, per esempio, la pace di Brest-Litovsk. Siebtens, diese im Vergleich zur Vorkriegszeit so erweiterte Einfluss der nationalen Verbände, der auch durch die enge Kooperation dieser Verbände jetzt mit Hindenburg und Ludendorff in der dritten obersten Heeresleitung zustande kam, führte zu einer schon früh angelegten, aber erst 1917 voll ausgeprägten Spaltung der deutschen Nation, die Kräfte eines Siegfriedens und konservativer Beharrung standen unversöhnlich den Gruppierungen gegenüber, die für einen Frieden ohne Annexion und für eine Parlamentarisierung Deutschlands eintraten. Allora, questa influenza sempre più larga delle associazioni nazionalistiche durante la guerra e la loro cooperazione con la oberste Heeresleitung di Hindenburg e Ludendorff avevano come risultato nel 1917 una divisione inconciliabile della nazione germanica in due campi opposti. Da un lato quelli della destra che volevano realizzare questo programma espansionista e che volevano allo stesso tempo mantenere la situazione sociale e costituzionale dell'impero così come era, dall'altra parte il raggruppamento dei partiti che si esprimevano in favore di una pace senza annessioni territoriali, una pace basata sul status quo prima del 14 e che allo stesso tempo si adoperavano per una evoluzione parlamentare delle strutture politiche della Germania. Achtens und letztens, als die letztgenannten Kräfte, also die nicht-annexionistischen und die demokratischen Kräfte, durch Niederlage und Intervention der Siegermächte die Oberhand gewannen, schien dennoch die Zeit der nationalen Verbände, wenn auch nur für einen Moment, abgelaufen zu sein. Doch unvermeidliche Misserfolge und das Versagen der Demokratie ermöglichten einen erneuten Versuch, Kräften in der Tradition nationaler Verbände in Deutschland zur dominierenden Stellung zu verhelfen. Nicht zufällig knüpfte vor allem die Hitlerbewegung dann an das nationale Verbandswesen, und zwar in dessen Ausformung in der Schlussphase des Weltkrieges an, als Schlussphase des Weltkrieges, in der der alldeutsche Verband bereits versucht hatte, seinen ideologischen und seinen machtpolitischen Ansatz durch die Gründung der Deutschen Vaterlandspartei zu realisieren. Diese Vaterlandspartei, die bereits den Rahmen herkömmlicher Parteien sprengte und eben eine Bewegung darstellen sollte, nationale Bewegung darstellen sollte. Da dies Aspekt geben, den man morgen in der Diskussion über den Irredentismus, wenn es eben auf den Zusammenstoß der beiden Nationalismen kommt, wieder aufnehmen kann. Wir brauchen also nicht alle Probleme unbedingt heute Abend zu klären, aber immerhin, wir können ja noch eine Diskussionsrunde bis gegen 6 Uhr machen, noch eine halbe Stunde. Es hat sich bisher Herr Barbieri eingetragen und ich weiß nicht, ob andere Wortmeldungen jetzt vorliegen. Ich bitte Sie noch einmal zu bedenken, diese verschiedenen Motivationen, geopolitische, historische, zukunftsorientierte, rein ideologische Motivationen. Wenn die Privatgespräche etwas weniger geführt werden, ist auch die allgemeine Kommunikation hier im Saale leichter und vielleicht sogar wirksamer. Aber das muss man den Einzelnen überlassen. Der eine möchte mehr das hören und der andere das. Aber jetzt wäre ich dafür, hier nochmal Wortmeldungen einzusammeln. Frau Fabke. Sera, aveva ancora da stamattina. Ah, sì, sì, sì. Dann. Ecco, cominciamo con Barbieri. Der ja gut Deutsch spricht, das ist ja. Kein Problem. Meine ist keine Frage, sondern nur eine Bemerkung, die sich am Rande. Meine ist eine Frage, sondern nur eine Bemerkung, die sich am Rande Ihres Vortrages stellt. Sie haben nur Gebiete außerhalb des Staates beleuchtet und möchte die Aufmerksamkeit auf ein Gebiet, der innerhalb des Staates steht. Das heißt, was ist die Rolle, die die militärische Kaste als strafgesonderte Aufbau im Rahmen des Staates gespielt hat. Ich meine, dass nämlich, dass zum Beispiel die italienische ehemalige demokratische oder liberale Offiziere sich niemals ihrer Vergangenheit geschämt haben nach der Einigung. Und das war in Deutschland nicht der Fall. Das kann man nicht sagen, wenn wir einen Vergleich machen. Und die Rolle dieser militärischen Kaste, die fast unberührt geblieben ist. Aber besser, die hatte keine liberale Vergangenheit. Eben, das. Die deutschen Offiziere oder die preußischen Offiziere, die hatten keine liberale Vergangenheit. Aber im Rahmen der, machst du einen Vergleich mit der italienischen. Die italienischen hatten. Habe ich falsch verstanden, Entschuldigung. Diese Rolle hat sich die Rolle dieser Kaste hat sich in zwei verschiedene Hauptrichtungen offenbart. Das heißt, einerseits die Errichtung des Reserveoffizierkorps, durch die sogenannte Feudalisierung des Bürgertums nach dem Ausdruck Eckhard Kehrs sich vorgezogen hat. Und andererseits im Rahmen des Gesamtkorps der Armee die Errichtung einer Qualitätsarmee mit der Verminderung, mit der Verkürzung von 3 zu 2 Jahren des Militärdienstes. Das heißt, um die Erwerbung sozialdemokratischer Fabrikarbeiter in die Armee zu vermeiden. Dadurch kann man gewissermaßen sagen, dass paradoxerweise eine solche Politik nationalistisch im üblichen Sinne gewesen ist, aber nicht genug national gewesen ist. Und eine Qualitätsarmee zu errichten bedeutet aber in den gegebenen Zuständen nur eine offensive Armee einzurichten. Und dadurch vollzieht sich eine totale Verkehrung der clausewitzischen Auffassung des Krieges, die dem Primat der strategischen Defensive vorsieht. Ho voluto domandare, la relazione del professor Wolstein illumina settori che sono ai margini, che sono fuori dallo Stato. Io vorrei attirare con un'osservazione l'attenzione su un settore che è all'interno dello Stato, precisamente sulla casta militare, strettamente separata dal resto della società. Questa separazione netta che è della casta militare già prussiana o imperiale si manifesta in due principali aspetti, che sono la costituzione del corpo degli ufficiali della riserva, che attraverso il quale, secondo Eckhard Kehr, si realizza la feudalizzazione della borghesia e quindi il suo aggiogamento all'ufficio dello Stato di tradizione prussiana, di vecchia tradizione prussiana. E dall'altra parte l'elezione, la costituzione di un esercito di qualità. Un esercito di qualità con l'abbreviamento del periodo di servizio militare da 3 a 2 anni, che doveva servire ad evitare il reclutamento nell'esercito degli operai di fabbrica socialdemocratici, e quindi non sicuri politicamente. In un certo senso, quindi, attraverso una tale politica, paradossalmente, una tale politica paradossalmente sarebbe stata nazionalista nel senso tradizionale del termine, e non abbastanza nazionale. La costituzione di un esercito di qualità significava però, nelle condizioni date, soltanto la costituzione di un esercito, la costituzione di uno strumento di guerra offensivo, uno strumento di guerra che non poteva non essere solamente puramente offensivo. In questo modo si rovescia il vecchio principio tradizionale della politica tedesca. Ieri credo il professor Stürmer abbia parlato delle guerre di Bismarck come guerre che realizzano l'auspicio di Clausewitz. In questo caso invece io sono perfettamente d'accordo con questo giudizio. In questo caso però alla fine del secolo si rovescia il principio clausewitziano del primato della difensiva strategica. Wenn ich vielleicht einen Gedanken noch von dem Anregung aufgreifen darf, die Sie gebracht haben, dann würde ich vielleicht noch ein bisschen etwas ergänzen zu dieser sozialen Schichtung im Nationalismus, so wie ich zur sozialen und zur parteipolitischen Schichtung, wie sie meinem Referat zugrunde lag. Ich bin auf manches hier nicht eingegangen, weil man da wieder die Vorgeschichte hätte aufgreifen müssen, aber es knüpft eigentlich genau an das an, was Herr Dann uns erzählt hat. Ich sehe in Deutschland die Entwicklung in etwa so, dass es hier in der bürgerlichen Revolution 1848, 1849 im Wesentlichen einen demokratischen und einen liberalen Nationalismus gegeben hat, dass die Demokraten danach verfolgt wurden, dass sie auch nicht wieder an Bedeutung gewannen, das ganze Kaiserreich hindurch, dass damit auch das Problem eines demokratischen Nationalismus erledigt war. Aber, wie ich manchmal an manchen Punkten angedeutet habe, hier in diesem demokratischen Lager waren durchaus auch Reste dieses frühen Nationalismus, des demokratischen Nationalismus, abrufbar oder reaktivierbar. Der liberale Nationalismus ist dann nach 1948 in eine Ruhestelle gekommen. Da habe ich darauf hingewiesen, wie der praktisch dann wieder in eine überragende Rolle ab 1890 etwa hineingekommen ist. Und der von Ihnen angesprochene konservative Nationalismus, bei dem würde ich eine etwas andere Art der Ausprägung zugrunde legen, oder habe ich zugrunde gelegt. Einen konservativen Nationalismus im Sinne von einem Nationalstaat gab es ja in Deutschland so lange nicht, bis eben die Reichsgründung einsetzte. Bis dahin waren die konservativen Kräfte ja auf die Einzelstaaten fixiert, auf die dynastischen Staaten. Danach ist also für mich die entscheidende Etappe, die entscheidende Grundlage für einen konservativen Nationalismus, der preußische Heeres- und Verfassungskonflikt, genau genommen das Ende dieses Verfassungskonfliktes. Das ist eigentlich der Startpunkt, die Ermöglichung überhaupt erst eines nationalen, eines konservativen Nationalismus. Der von Herrn Dandan angesprochene konservative Wende von 78, die sehe ich dann nun als zweite große Etappe. Und die dritte Etappe, die kam dann in dem Referat heute zum Ausdruck mit 1890, dass dann dieser konservative Nationalismus voll ausgeprägt wurde. Nicht? Und alle drei hat es aber nebeneinander gegeben und alle drei haben in der, wie ich es versucht habe darzustellen, gesagten Form eine bestimmte Rolle gespielt. Weil mir dann nicht ganz klar ist, was konservativer Nationalismus ist. Von den sozialkonservativen Kreisen. Sozialkonservativen Kreisen. Ja. Allora, aggiunge un'altra osservazione a quelle fatte da lei. Bisogna vedere che socialmente, anche in Germania, il nazionalismo si distingueva nel 48-49 in un nazionalismo democratico e in uno liberale. Quello democratico non ha apertamente sopravvissuto, fu la repressione dopo la rivoluzione fallita, mentre il nazionalismo liberale tornava in seconda linea, restava in aspettativa, però restava vivo. E un nazionalismo conservatore poteva svilupparsi soltanto dalla fine del conflitto, del famoso conflitto prussiano per la Costituzione e per l'esercito, perché prima i conservatori erano intimamente legati ai singoli stati, mentre proprio dal modo di comporre quel conflitto per la Costituzione prussiana negli anni 60, poi dalla fondazione dell'impero e più inoltre dalla svolta conservatrice bismarckiana degli anni 78-79, si poteva sviluppare maggiormente un nazionalismo conservatore, oppure meglio detto social conservatore. Però lui ha voluto illustrare come poi dal 1890 in poi sia e soprattutto questo nazionalismo conservatore, come anche un risorgente nazionalismo liberale e persino anche resti del nazionalismo democratico hanno operato. E lui ha voluto parlare della interdipendenza delle varie forze uscite da questi tre tipi di nazionalismo, di cui senz'altro nella situazione creatasi dagli anni 60 in poi, quello social conservatore, sostenuto in gran parte dal corpo degli ufficiali e della nobiltà prussiana, è stato quello più forte degli altri. Frau Fram, ja. Darf ich dazu noch direkt was sagen? Mein Eindruck war, dass Sie mindestens zeitlich ein paar Sachen etwas durcheinander gebracht haben. Diese Debatte, zweijährige, dreijährige Dienstzeit, spielt im Preußen-Heeres-Konflikt, Verfassungskonflikt eine Rolle. Auf die Einzelheiten müssen wir hier nicht eingehen. Es dreht sich darum, um das nur kurz anzureißen, dass es im Verfassungskonflikt darum ging, dass ein Linienheer, was sehr stark auf Ausbildung orientiert war und was die bestehende Heeresform, Heeresorganisationsform war, gegenübergestellt wurde dem Konzept, der Idee einer stärker auf die breite Masse des Volkes gestützten Organisationsform, also dass die beiden Dinge einander gegenübergestellt wurden. Der Konflikt ist dadurch gelöst worden, dass es die Krone sich durchgesetzt hat und dadurch die Konzeption des Königsheeres eben auch bewahrt blieb. In diesem Konflikt spielt der Unterschied zwischen dreijähriger Dienstzeit und zweijähriger Dienstzeit eine Rolle. Nur dann im Kaiserreich ist das nicht mehr relevant. Jedenfalls gegen Ende des Kaiserreiches ist durchschnittlicherweise die Dienstzeit zweijährig. Und dann müssen wir da aber doch auch noch weitermachen. Sie sagen, es sei das Reserveoffizierkorps erst eingerichtet worden. In der Form kann man das nicht sagen, denn dieses Heer hat zunächst mal natürlich ein Kontingentsheer, also aufgeteilt auf die einzelnen Bundesstaaten, aber da es ein Heer der allgemeinen Wehrpflicht war, gab es automatisch Reserveoffiziere, weil Leute natürlich ausgebildet wurden, sowohl zu Mannschaftsdienstgraden, als auch zu Unteroffiziersdienstgraden, als auch zu Offiziersdienstgraden. Und wenn einer ausgebildet war zum Offiziersdienstgrad, ja, dann war er eben Reserveoffizier. So entstehen Reserveoffiziere. Die sind da nicht eingeführt worden. Es ist dann einfach dadurch entstanden, dass es ein Heer der allgemeinen Wehrpflicht war. Ich bin da gar nicht, nur das alles noch erzähle. Diese These von Eckhard Kehr von der Feudalisierung, die bezieht sich zum Teil auch auf diese Reserveoffiziere, und zwar auf ein ganz spezielles Institut, eine ganz spezielle Einrichtung, die noch aus dem späteren Absolutismus stammt, nämlich die sogenannten Einjährig-Freiwilligen. Im späteren Absolutismus hat man nämlich bürgerliche Söhne des Bürgertums, was damals juristisch klar umschrieben war, das waren Leute mit einem bestimmten juristischen Status in den Städten, von denen man überdies annehmen konnte, dass sie eine gewisse Ausbildung hatten, im Gegensatz zur Mehrheit des Volkes. Diese Leute hat man Offiziere werden lassen mit einer verkürzten Ausbildung, nämlich nur mit einem Jahr. Und diese Einrichtung hat sich gehalten bis ans Ende des Kaiserreiches. Was nun Eckhard Kehr anspricht, diese sogenannte Feudalisierung, das umfasst zum Teil diesen Tatbestand, dass Mittelschichten ihre Söhne Offiziere werden lassen konnten mit einem Jahr Dienstzeit. Aber die Feudalisierung umfasst auch ganz andere Tatbestände, nämlich dass das sogenannte Industriebürgertum sich in seinem Lebensstil dem Adel angeglichen hat. Das vielleicht noch zur Ergänzung, mehr wollte ich dazu dann nicht sagen. Ein Instrument dafür war der Heeressektor. Ich möchte sagen, dass, was Sie meinen, dass die Frage der Verkürzung der Dienste, des Militärdienstes auch nicht mehr eine erhebliche Frage, eine gewichtige Frage ist am Ende des Jahrhunderts. Ich habe gelesen, ich erinnere mich nicht mehr wo, dass das Problem Leipzig eben am Anfang des unseres Jahrhunderts weil wegen des Vergleiches mit der französischen Armee, es gibt das Problem, ob man braucht mehr Soldaten, nicht? Und man hätte von 2 bis 3 Jahren den Militärdienst verlängern können. Das hat aber man nicht gemacht. Eben aus diesen Erwägungen. Ja, aber hier sind verschiedene Dinge, die sind ein wenig da verwechselt worden und da ist die Präzisation von Herrn Rau sicher richtig. Ich würde, also il significato di quello che Rau ha aggiunto e che in alcune cose di cui parlava Barbieri sono avvenute non nell'impero ma molto di prima. Per esempio questa discussione sulla durata dell'esercizio militare 2 o 3 anni e anche l'istituzione del reserve officier non è stata una creazione nuova dell'impero ma una conseguenza del sistema di organizzare l'armata oppure le armate. Ja, aber vielleicht eben dalle guerre di liberazione in poi, cioè dalle guerre antinapoleoniche. Aber vielleicht könnten Sie diese militärischen Spezialfragen dann außerhalb der allgemeinen Diskussion klären. Die Frage der Feudalisierung der Lebensweisen des Bürgertums ist zweifellos höchst wichtig, aber die hat eben nur zum Teil damit zu tun, was Sie ansprachen. Aber das kann man dann ja noch klären und außerhalb der Diskussion. Frau Framke, bitte. Ja, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Und zwar haben Sie in Ihrem Thesenpapier die Aufzählung der Agitationsverbände auf 5 begrenzt. Ich würde mich jetzt mal interessieren, wo Sie also im Spektrum dieser, oder ob Sie überhaupt im Spektrum dieser Agitationsverbände auch den allgemeinen deutschen Schulvereinen angesiedelt wissen wollten. Und zwar im Besonderen im Hinblick auf die Tatsache, dass also dieser Schulverein ja auch in Österreich, also in Österreich-Ungarn, nationalistische Verbände, also Verbände unterstützt hat, die nationalistische Propaganda betrieben haben, wie zum Beispiel der Tiroler Volksbund, und so weiter, die also noch einen weiteren Einfluss haben. Si domanda perché non abbia incluso nell'elenco delle sue organizzazioni di agitazione nazionale l'associazione scolastica, Allgemeiner Schulverband, il quale operava per esempio in Austria, in Ungheria, oppure tramite Tiroler Volksbund, per esempio in questa regione qua. Ja, also ich bekenne mich insofern schuldig, ich weiß, dass er nicht in diese Aufstellung hineingehört, aber er hätte sicherlich in die Aufzählung mit der beiden Kyffhäuser-Verbände des Volksvereins mit hineingehört, um dieses nationale Lager etwas stärker auszuleuchten. Nicht? Da hat er sicherlich seinen Platz. Wobei aber anzumerken ist jetzt, dass jetzt viele Verbände, so, die nicht, also abgesehen von den nationalen Agitationsverbänden, den großen Agitationsverbänden, die unmittelbar jetzt auf Politik ausgerichtet waren, diese anderen Verbände, die ein primär, meinetwegen auf die Schule oder auf Studenten oder was immer ausgerichtet waren, bloß, jetzt in Anführungsstrichen, nebenher im nationalen Lager eine Rolle spielten, dass die häufig eben gar nicht recht erforscht und erfasst sind. Nicht? Bei den Thesen, die ich Ihnen vorgetragen habe, jetzt zu diesen 3 genannten Verbänden, nicht, da steht, diese Thesen stehen also auf ziemlich weichen Sockel. Nicht? Wenn Sie da also mit Argumenten nachfassen würden, würden Sie mich möglicherweise in Bedrängnis bringen. Darf ich anbieten, dass morgen im Anschluss an mein kurzes Referat konkret was für den Schulverein zu sagen und was dafür. Sì, possiamo, lui ammette che anche questo Schulverein dovrebbe avere il suo posto entro quelle associazioni che non hanno operato direttamente, ma più indirettamente sulla politica, mentre lui ha concentrato le sue tesi e anche la sua narrazione su questi grandi, sulle grandi associazioni che hanno operato direttamente in campo politico. Però Pomerin dice che lui domani, parlando della politica culturale all'estero, parlerà anche dello Schulverein, così possiamo forse spostare questa parte della discussione a domani. Grazie. Bitte. Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar auch in Bezug auf Österreich. In Österreich hat es in der Zeit, die Sie angesprochen haben, auch extrem deutsch-nationale Gruppierungen. Sì, davon sprechen wir mal. Nein, ich möchte jetzt was in Bezug auf Deutschland fragen. Und zwar extrem deutsch-nationale Gruppierungen gegeben, die zum Beispiel eine Ersetzung des Weihnachtsfestes, Wohlfest, Rückkehr zu deutschen Bezeichnungen wie Hornung und so weiter gegeben hat. Gibt es das auch in Deutschland? Und Frage 2, sind diese Vereinigungen und Verbände, die Sie nennen, solche extrem nationalen, deutsch-nationalen Vereinigungen, extrem radikal, sagen wir mal in dem Sinne? Also in diesen praktisch artifiziellen Formen, ja, sind es bloß ganz kleine, überspannte Gruppen wieder in den Verbänden, die da etwas vorhaben. Also so weit ging die Sache nicht. Man war mit dem Seelandstag meinetwegen sehr zufrieden. Es gibt kleine Gruppen am äußersten rechten Rande dieses nationalen Spektrums, in denen die völkische Ersatzreligion damals ausgebildet worden ist. Aber die hat eben bis zum Ende des Reiches das eigentlich nur in kleineren Gruppen am Rande eine Rolle gespielt. Aber wir können vielleicht gerade auf diese Perspektive, wenn von der schöneren Bewegung, los von Rom-Bewegung die Rede sein wird, dann noch eingehen, denn da spielt ja gerade eben die Ersatzreligion, die neue Religion eine große Rolle. Perfetti per cortesia. Benissimo. Lei ha parlato di queste associazioni nazionaliste che non sono dei partiti, questa mi sembra sia la caratteristica fondamentale. Ecco, ma come si sviluppava, questa è la prima domanda, attraverso quali canali, con quali modalità e rapporti se esistevano queste associazioni nazionaliste con i partiti di tipo tradizionale? Seconda questione, nessuna di queste organizzazioni si poneva sia pure in prospettiva, come accade invece dall'Associazione Nazionalista Italiana, un programma di trasformazione in partito politico. Terza questione, sotto il profilo organizzativo e sotto il profilo della estrazione sociale dei componenti di queste associazioni nazionaliste, si può ritrovare un modello unico tra di essi? E infine un tentativo di spiegazione del perché l'agitazione, il movimento nazionalista ha preso la strada, diciamo, dell'associazionismo, diciamo così, e non quella per esempio di un partito organizzato. Ja, das sind also einige Fragen, die auf einen Vergleich zwischen der heute Morgen vorgetragenen italienischen und der deutschen Entwicklung zielen. Also erstens, diese Vereine waren keine Parteien. Wie haben sie praktisch auf die Parteien gewirkt? Zweitens, im Gegensatz zur Associazione Nazionalista Italiana, keine dieser Bewegungen, so meint er, hat versucht, sich in eine Partei umzuwandeln. Drittens, war die soziale Struktur dieser Organisationen ungefähr die gleiche. Und viertens nochmal abschließend, warum ist es bei diesem Netz von Verbänden geblieben und es ist nicht versucht worden, daraus politische Parteien zu machen? Ja, Parteien, es ist so, dass sich jetzt bei unterschiedlicher Bandbreite Mitglieder des Alldeutschen Verbandes, auch führende Mitglieder des Alldeutschen Verbandes, in allen als national deklarierten Parteien saßen. Wobei es immer bei den Deutsch-Konservativen, also auf der äußersten Rechte, anfing, aber dann eben unterschiedlich weit ging. Ja, die Linksliberalen, die waren eben teilweise, meinetwegen im Wehrverein, waren sie zumindest praktisch nicht vertreten, während beim Flottenverein ging das also ganz klar bis zu den Linksliberalen hinüber. Die Hauptvertretung, die Hauptverbindung parteipolitisch waren jeweils zu den Nationalliberalen, zu den Rechtsliberalen. Nicht? Und die Stützpunkte, die Hauptstützpunkte waren jetzt wieder nicht gleichmäßig auf den Reichstag und auf das preußische Abgeordnetenhaus verteilt, sondern die waren schwerpunktmäßig eben im preußischen Abgeordnetenhaus. Allora c'erano dei intrecci, dei nessi diretti personali tra le associazioni e i partiti. Influenti membri del Alldeutscher Verband erano allo stesso tempo membri influenti dei partiti dichiarati nazionali, dall'estrema destra, da cominciare e soprattutto nell'estrema destra, nella Deutsche Konservative Partei, fino ai Nationalliberali. Mentre il Flottenverein si allargava anche un po' fino ai liberali di sinistra, però più che altro partiti della destra in cui operavano questi membri del Alldeutscher Verband, più nella Camera Prussiana che nel Reichstag, ma anche nel Reichstag. Die zweite Frage hängt eben stark damit zusammen, dass in Deutschland der politische Kurs in der Außen- und in der Heerespolitik ohne Parteien formuliert und geführt wurde. Nicht, dass bei dem, zu dem konstitutionellen System gehörte es ja, dass Außen- und Militärpolitik absolutistisch waren, während die anderen politischen Bereiche konstitutionell waren, und da spielten nun Reichstag und preußisches Abgeordnetenhaus ihre jeweilige Rolle. Sodass, wenn man mit Massenverbänden Eindruck schinden wollte, man eigentlich bei der gouvernementalen Spitze, bei der absolutistischen Spitze einhaken musste und nicht im Reichstag etwas erreichen musste. Von daher gesehen also kein großer Impetus, eine Partei, eine nationalistische Partei zu gründen. Es hat dann im Ersten Weltkrieg einen großen Anlauf gegeben, diesen Alldeutschen Verband umzuwandeln, direkt in einen, in eine Partei. Nicht, aber auch davor hat man zurückgeschreckt, aber das ist dann praktisch schon wieder diese spätere Entwicklung, die aus diesem sozialkonservativen Bereich herausführt in dieses völkische, in diese völkischen Bewegungen hinein. Sì, alla sua seconda domanda, bisogna contemplare la struttura costituzionale dell'impero, in cui la politica estera e la politica militare non esulava dalle competenze del Parlamento. La Costituzione dell'Impero aveva, aveva riservato le decisioni in questi campi alla corona, cioè all'imperatore, praticamente al cancelliere. Perciò, per influenzare la corona e il governo, questi leader si servivano piuttosto dell'agitazione delle masse, di queste grandi associazioni che facevano l'agitazione, che non dei partiti. E solo in quanto i partiti avevano le competenze di co-decidere di queste cose, si servivano dei parlamenti. E solo nella fase finale della Prima Guerra Mondiale fu poi quel tentativo di cui parlavamo brevemente di cambiare, di fare dell'Alldeutscher Verband il partito della patria, quel grande raggruppamento che avrebbe dovuto mettere assieme tutte le forze della destra contro la, also gegen die Liberale, gegen Sozialdemokratie, Linksliberale, Zentrum, l'uno dei due grandi schieramenti in cui la Germania si divide, però solo nella crisi finale. Und dann die soziale. Also, soziale Frage, ja. Ich würde sagen, dass Alldeutscher Verband und Flottenverein eben weitgehend getragen wurden von dem, oder dass da das entscheidende Sockel des Bildungsbürgertums war. Während bei den anderen Verbänden lässt sich das nicht, diesen großen Agitationsverbänden, da ist das anders. Nicht bei dem, ich habe es beim Kolonialverein gesagt, dass das also mehr von den wirtschaftlich direkt Beteiligten an den Kolonien getragen wurde. Und beim Wehrverein ist das auch nicht so, dass das sind also auch eigentlich diese sozialkonservativen Träger stärker beteiligt als das Bildungsbürgertum. Allora, la borghesia erudita era diffusissima nel Alldeutscher Verband e nel Flottenverein. Nel Kolonialverein invece più gli ambienti commerciali. E wie war es im Wehrfach? Ja, also sagen wir, es wäre eine Mischung von beiden gewesen. Un miscuglio. Ja, wie war es denn mit der Bürokratie? Wo hat denn, Sie haben doch irgendwo erwähnt, dass der so Flottenverein, das von der Bürokratie von oben her, von Tirpitz eben gesteuert, ja. Oberpräsidenten und... Die Bürokratie sitzt in allen vier Verbänden in entscheidendem Maße mit drin. Anche la burocrazia, esponenti della burocrazia, si trovano in tutte le quattro associazioni. Adesso aggiungerei di tutte le regioni della Germania, o ci sono also sind alle deutschen Regionen gleichermaßen vertreten oder ist das Ganze sehr stark auf norddeutsch und ostelbische Gruppen beschränkt oder jedenfalls hat es da seinen Mittelpunkt? Also bei den Gruppierungen oder in den Phasen, in denen es auf diese auf die kontinentale Phasen, auf diese kontinentalen Ziele ausgerichtet war, da gab es einen Schwerpunkt dieser agrarischen und ostelbischen Kräfte. Sonst ist das, aber das ist nicht ganz leicht abzuschätzen, aber ich würde meinen, dass sonst zumindest starke Dependancen dieser Vereine auch im Süden waren. Zum Beispiel habe ich ja diese Situation erwähnt, dass der Keim mit seiner Gruppe im Flottenverein so ein extrem nationalistisches Feuerwerk dort abbrannte. Da ist von dem Kanzler und von dem Kaiser versucht worden, die Berliner Zentrale, die eben von dieser ganz harten Gruppe beherrscht wurde, durch die Münchner Lokalgruppe auszutricksen oder sie auch zu ersetzen, was nicht gelungen ist. Es gab also diese GAU-Verbände und, oder in anderen Gruppen hießen sie anders, auch in anderen Regionen Deutschlands. Allora, i nuclei più importanti nelle parti prussiane nordiche, però con diramazioni anche in altre, anche nella Germania meridionale, dove in genere regnava un certo moderatismo. Mentre soprattutto nella fase in cui tutto si concentrava alle aspirazioni continentali era più che altro rappresentata la classe agraria conservatrice. Aber sehen Sie, das sind vielleicht Dinge, auf die Sie in der schriftlichen, auf so, die Frage, wenn man die noch einbauen könnte. Prego. Avevano un modello unico, comparabile per esempio a un'organizzazione di tipo paramilitare, a un'organizzazione di tipo Camerun di Uruguay in Francia, o la stessa milizia dei Sempre Pronti in Italia, o è un qualcosa di specifico? Also ob die Organisationsmuster dieselben gewesen wären, ob man von paramilitärischen Organisationen sprechen könnte, ob Vergleiche zu entsprechenden Gruppierungen in Frankreich und Italien eben möglich wären. Nein, paramilitärisch niente paramilitare. Nicht. Dann müsste man jetzt wieder auf die Gruppen, die Jugendertüchtigung betrieben alcune haben, abzielen. Alcune associazioni della gioventù sì, però queste grandi organizzazioni di agitazioni non avevano carattere paramilitare. Nicht, und die sind aber wiederum praktisch mit Ideen, mit Anregungen von diesem übergreifenden Verein, den Alldeutschen, gefüttert worden. Also es ist nicht so, dass die da gar nicht auf dem paramilitärischen Sektor ihre Finger im Spiel gehabt hätten, aber sie haben nicht praktisch unmittelbar da etwas im großen Ziel queste grandi organizzazioni non avevano un carattere direttamente paramilitare, però con i suoi modi di pensare hanno influenzato anche certe altre associazioni della gioventù, per esempio. Allora, queste grandi associazioni formavano la base ideologica della quale penetrava l'uno o l'altro elemento in questa o quest'altra diramazione. Herr Dann, bitte. Bitte etwas lauter sprechen. Allora, per l'aspetto della formazione della nazione di cui abbiamo parlato il primo giorno. Allora si è riallacciato al discorso del primo giorno, formazione di nazione, e domanda se tramite queste associazioni la formazione della nazione avesse fatto dei passi ulteriori, se si è giunti ad un allargamento quantitativo di quelli che aderivano al concetto nazionale, oppure se queste associazioni hanno potuto mobilizzare soltanto quella parte della popolazione che era già mobilizzata in senso nazionale. Bitte. Ich wollte noch eins anmerken dazu. Ihre Antwort scheint mir nach der einen These, die Sie schon von der gespaltenen Nation formuliert haben, schon erwarten, in welche Richtung sie gehen wird. Ich möchte dazu jetzt einfach noch darauf hinweisen, dass ja ganz wichtige Massenorganisationen in Deutschland, die den Nationalismus wesentlich mitgetragen haben, die ich in meinem Referat ja auch erwähnt habe, ich meine die Sängerbewegung, die Turnerbewegung und ähnliche Organisationen, dass wir innerhalb dieser Organisation in dieser wilhelminischen Zeit ja den interessanten Vorgang beobachten können, dass hier sozusagen eine Klassenspaltung eintritt. Nicht? In dieser Zeit stoßen die bürgerlichen Sängervereine und Turnervereine die Arbeiter durch höhere Beiträge oder so von sich ab, beziehungsweise man kann es auch andersrum formulieren, die Arbeiter, die jetzt politisierte Arbeiterschaft, gründet ihre eigenen Sänger und Turnervereine. Bitte, wenn Sie gleich. Ja, anknüpfen möchte ich an diese Theorie oder dieses Modell, was ich eben genannt habe, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass es in Deutschland eben auch genuin einen demokratischen Nationalismus gegeben hat. Und dass im Zuge jetzt meinetwegen der, des Sozialistengesetzes, die eine Absonderung der Arbeiterschaft von der übrigen als national angesehenen Nation erfolgt ist, die, ja, wenn man es ganz überspitzt sagen war, artifiziell war. Ja? Und diese Arbeiterschaft in ihrer großen Mehrheit wollte im Grunde, oder der Tendenz nach, hätte sie gerne auch zu diesem nationalen Lager gehört, aber dann waren eben diese berühmten inneren Schwierigkeiten des Kaiserreichs und die Strukturschwächen, die das nicht ermöglichten. Und hier siedle ich jetzt, in dieser Situation würde ich nun sagen, dass die Agitationsverbände solchen Brücken geschlagen haben, in der von mir angedeuteten Form, von dem Nationallager zur Sozialdemokratie, zur Arbeiterschaft, die es immerhin ermöglicht hat, dass der Burgfrieden bei Beginn des Ersten Weltkrieges zustande kam. Nicht? Da sehe ich also praktisch einen Zugewinn, aber einen doch nur sehr begrenzten. Nicht? Und ich beurteile dann den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, den Enthusiasmus beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges in der Richtung, dass dann die Erwartung aufgebrochen wurde, dass diese Nation sich nun in dieser innenpolitischen Richtung vollenden würde, dass dieser Brückenschlag ausgebaut würde zu einer Einheit, dass das nun endlich überwunden wurde, dass die Nation geteilt war. Und im Krieg sehe ich dann den Prozess eben fortschreitender statt dieser Heilung, eben die totale Spaltung eintritt mit bestimmten Verschiebungen. Und wobei ich eben vielleicht noch ergänzen, ich wollte diese Thesen eben nicht noch mehr überfrachten mit Einzelheiten, wobei ich eben auch das Scheitern der Bethmannschen Konzeption der Politik der Diagonal als entscheidend ansehe. Nicht, die hätte durchgesetzt werden müssen, wurde sie nicht durchgesetzt, oder so wie es lief, war am Ende eben die Spaltung der Nationen wieder voll da, von der man eben am Anfang auch schon ausgegangen war. Sì, Dan aveva ricordato una certa divisione classistica in molte associazioni, allargando la domanda di prima, e Wolstein risponde che soprattutto a causa della legge contro i socialisti c'era una divisione, una segregazione artificiale della classe operaia in una propria, si potrebbe dire, subcultura, e che però queste grandi associazioni di agitazione hanno operato anche nel senso a creare almeno dei ponti verso strati della popolazione che non appartenevano al lager nazionale, così che all'inizio della prima guerra mondiale si arrivava, almeno per un momento, ad una grande unione, e si poteva credere, sembrava, che questa agitazione nazionale avesse sanato un po' le ferite e avrebbe contribuito ad una maggior unione nazionale. Però questa speranza si rilevava come illusione, soprattutto dopo il fallimento della politica di Bethmann-Hollweg, così che in verità nella seconda metà della guerra la divisione era più profonda che mai, da una parte il fronte nazionalistico annessionista, dall'altra parte i partiti della socialdemocrazia, del Zentrum e i liberali di sinistra che operavano per la pace senza annessioni. Was war das Stichwort für die zweite Frage? Jetzt geben Sie mir noch bitte mal das Stichwort zur zweiten Frage. Ja, die haben wir jetzt ein bisschen zusammen. Das haben wir jetzt ein bisschen zusammen. Ja. Da möchte ich Ihnen aber noch eine dritte ungestellte Frage schnell beantworten, nämlich die Frage, wie ich national und nationalistisch eigentlich in meinem Referat jetzt, ohne es auszuführen, eigentlich unterschieden habe, nämlich eigentlich der Gestalt, dass ich ein komparatives Moment da einfüge, das eigentlich, was jetzt für die übrigen Großmächte, für das übrige Mächtesystem hinnehmbar, akzeptabel war, das würde ich eben als national und was für die nicht mehr akzeptabel war, als nationalistisch ansehen. Und dann ergibt sich für mich ein ganz geringer Spielraum, was Deutschland über den Status quo hätte noch anstreben können. Ich würde sagen, auf dem Kontinent gar nichts, auf Übersee wenig. Sì, adesso anche Wolstein distingue fra nazionale e nazionalista e dice politica nazionale era quella che era accettabile per le altre potenze. Politica nazionalista era quella che non era più accettabile. E come politica nazionale dice sul continente europeo niente più da aggiungere e fuori dell'Europa soltanto poco. Ich würde nur hier eins noch hinzufügen wollen. National gesinnt waren ja nun auch sehr viele Kreise, die nicht zu diesen nationalen Verbänden gehörten. Da kommen wir auf die alte Distinktion zwischen dem, was man unter Patriotismus und nationalgesinnt versteht. Im Sinne einer Nationsbildung, Herr Dann, muss man ja sicher eben viele andere hinzufügen, die von Bismarck und seinen Nachfolgern zu Reichsfeinden abqualifiziert waren. Also da öffnet sich wiederum ein weites Feld. Da würde sich dann auch wiederum das Feld öffnen, was also gestern eben angesprochen worden war, eben auch das der konfessionellen Aufteilung, weil ja eben viele eben mit einer bestimmten wilhelminischen Ausprägung des Nationalismus nicht zufrieden waren, obwohl sie sich als vollberechtigte und durchaus zum Konsens stiftende Bürger des Reiches empfanden. Um das Ganze noch zu komplizieren, ist freilich daran zu erinnern, dass ausgerechnet die Flottenpolitik den Konsens des Zentrums gefunden hat, dass also diese Linien ja nicht geradlinig verlaufen, dass also ein Teil jenes katholischen Volks, des politischen Katholizismus, der zunächst etwas reserviert stand über die Flottenpolitik, weiter integriert worden ist als früher, aber 10 Jahre später im Weltkrieg dann wieder mit der SPD und den Linksliberalen im Lager der parlamentarisierenden und demokratisierenden Reformen mehr oder minder steht. Aber das nur als kleiner Kommentar zur Frage der Nationsbildung. Jetzt ist Herr Serra an der Reihe. Ma io adesso volevo fare una domanda che in fondo è congiunta sia al professor Volpe che al professor Perfetti, quindi diciamo in sostanza. Cioè, è una doppelfrage an Perfetti und an Sie. Cioè, secondo me a questo punto si può tentare una specie di appunto di analisi comparatoria tra i due nazionalismi, italiano e tedesco, per tentare in effetti un certo tipo di, diciamo così, seppure schematico, di giudizio interpretativo. Ora secondo me un elemento importante che forse non è uscito abbastanza fuori da queste discussioni è, diciamo, l'elemento della dipendenza di questi nazionalismi da elementi esterni, ma non nel senso di dipendenza cioè culturale, cioè di importazione di un certo tipo di pensiero, ma di dipendenza in quanto questi nazionalismi in effetti nascono e soprattutto si sviluppano come reazione a certe preponderanze esterne, sia di carattere politico, economico e soprattutto anche di carattere culturale. E mi riferisco in sostanza proprio alle preponderanze che venivano dai due paesi in effetti egemoni da lungo tempo nell'Europa di quel tempo e anche nell'Europa diciamo successiva, cioè la Gran Bretagna e la Francia. Ora, a me sembra appunto che proprio questo elemento esterno, questo elemento reattivo, insomma, abbia in effetti condizionato tutta il fenomeno nazionale nei due paesi. Nel senso cioè che tutte quelle associazioni, o lo sviluppo della flotta, o questo o quell'altro argomento, o anche un certo, hanno proprio un significato visto e soltanto in questo senso, dato, e in effetti questo è anche vero, che in effetti questi nazionalismi non si proponevano la modificazione del quadro istituzionale, quindi all'interno, ma in effetti volevano la modificazione di un certo quadro politico internazionale, quindi all'esterno. In questo senso si spiega, cioè si verrebbe a spiegare la successiva evoluzione, che, cioè la ipotizzazione e anche la successiva realizzazione concreta che i due nazionalismi hanno avuto nella formazione di certi ordinamenti statuali interni. Mi riferisco a un certo tipo di Stato autoritario in Italia o di Stato tipo Stato, appunto, così in termini volgari, carabiniere, oppure di Stato caserma in Germania o comunque di società, diciamo, militarizzata. Ora, in questi termini anche di politica estera, diciamo, vengono ad avere un significato del tutto, diciamo, diverso e quindi, secondo me, anche importante, un certo ibridismo, diciamo, concettuale che in effetti presente, no, nei due fenomeni, e mi riferisco per esempio al concetto, appunto, di nazione proletaria o di nazionalsocialismo, eccetera, i quali in sostanza non rappresentano affatto, malgrado l'uso improprio, diciamo, in certi termini, un superamento di lotte di classe o di altre cose di questo genere, ma rappresentano in sostanza, cioè vogliono, mimetizzano in sostanza quello che è lo scopo principale, cioè la creazione di una società unita, ma in sostanza militarizzata all'interno, proprio in funzione verso l'esterno. Ora, ecco, in questo esterno, in sostanza, nelle sue estrinsecazioni più estreme, finisce per essere tutto il resto del mondo, cioè tutto il resto del mondo in chiave, diciamo, pratica, politica, finisce per diventare, rispetto ai due nazionalismi, una specie di terzo mondo come oggi. Ecco, io volevo in sostanza chiedere, appunto, un tipo di giudizio sia a Perfetti che a Volendor su questo tipo di elemento che secondo me non è stato troppo... Ja, also eine Doppelfrage, die auf einen Vergleich der beiden Nationalismen zielt und die eben sagt, sind nicht die beiden Nationalismen, italienischer und deutscher, ganz stark von äußeren Elementen angestoßen worden, nicht im Sinne einer Beeinflussung, sondern in dem Sinne, dass man eben ein internationales Mächtesystem vor sich sah, in dem eben andere, England und Frankreich vor allem, mit ihren traditionellen Kräften bestimmend waren. Und die Reaktion auf diese internationale Lage, das war der Nationalismus in diesen beiden Ländern, der eben versuchte, dieses Mächtesystem zu verändern und der deswegen eine hybriden Selbstüberschätzung, Nationalsozialismus am Schluss, eben eine militarisierte, autoritär geordnete Gesellschaft zu schaffen suchte, um dann und von dort aus alles andere als eine Art dritte Welt betrachtete, um eben mit dieser militarisierten Gesellschaft die internationale Situation zu verändern. Sul fatto che, almeno per il caso del nazionalismo italiano, abbiano inciso i fattori esterni in maniera preponderante. Sostengo invece esattamente il contrario, che il nazionalismo italiano è nato, e l'ho detto questa mattina nella relazione, più volte l'ho accennato, è nato come un tentativo di risolvere i problemi interni della nazione, i problemi che i nazionalisti ritenevano irrisolti attraverso il particolare modo con il quale si era andata sviluppando la vicenda risorgimentale. Per risolvere questi problemi interni, i nazionalisti rivendicavano la priorità della politica estera, ma era una priorità appunto strumentalizzata in funzione della risoluzione dei problemi interni, problemi che in primo luogo dovevano comportare, a loro avviso, la formazione di una coscienza nazionale, la formazione di una consapevolezza di questa coscienza nazionale e di conseguenza la soluzione dei problemi concreti reali. La polemica dei nazionalisti italiani contro i governi della sinistra, la polemica dei nazionalisti italiani su determinati fatti specifici, l'emigrazione e così via, riguarda proprio questa missione. Tant'è che il discorso corazziniano al quale Serra faceva riferimento non vuole essere una, un superamento del, della, della concezione marxiana della lotta di classe, è semplicemente un trasferimento su un altro piano di un concetto che deve essere utilizzato in funzione di mito, lo ripeto ancora, in funzione di mito proprio per catalizzare le forze all'interno, per una funzione interna. Questa è la mia, quello che mi sembra che sia desumibile dalla una lettura attenta dei testi nazionalisti. Ecco, che invece un certo tipo di influenze sul sorgere del nazionalismo italiano siano venute dal generale clima europeo e internazionale, questo è altro discorso. Richiamiamo questa mattina l'influenza dell'imperialismo. È un'influenza, è una suggestione che determina un, può determinare il sorgere di un movimento, ma non è la spinta essenziale. La spinta essenziale è, diciamo, una spinta di carattere interno. E sotto questo profilo, poi concludo, il nazionalismo italiano si differenzia anche da altri nazionalismi, proprio per il fatto che si pone con una sorta, diciamo, di pre-nazionalismo, proprio essendo il suo problema fondamentale. Il problema, potremmo dire, citando un autore che non è di questo periodo ma che è caro al professor Balzecchi, il problema d'Azeghiano di fare gli italiani una volta fatta l'Italia. Questo è il, diciamo, è il quadro entro il quale si muove il nazionalismo italiano. Per quello tedesco, francamente, non è. Ja, Herr Perfetti verweist, was Italien angeht, auf das, was er heute Morgen ausführlicher ausgeführt hat, dass eben die entscheidenden Anregungen und Anliegen innerer, innenpolitischer Natur gewesen seien. Dass die Außenpolitik ja als Instrument benutzt wurde, dass eben der Ausgangspunkt die Kritik an den Zuständen ist, wie sie sich nach der nationalen Einigung herausgestellt haben. Nord-Süd-Gefälle, Emigration, Parlamentarismus, wie man meint, eine gewisse Degradation des Parlamentarismus unter den linken Regierungen, dass also da die eigentlichen Motive liegen. Und zum Schluss hat er dieses berühmte Wort eben in Erinnerung gerufen, nachdem Italien geschaffen worden ist, muss man die Italiener schaffen, dass also da eindeutig der Hauptakzent auf inneren Problemen gelegen habe, wobei eine gewisse Beeinflussung durch das generelle Klima im Zeitalter des Imperialismus von außen nicht ausgeschlossen wird. Was würden Sie sagen? Ja, ich tue mich etwas schwer, muss ich sagen, mit dieser Frage. Ich glaube auch nicht, dass sie so recht untersucht ist. Ich würde meinen, dass sich die Gewichte anders setzen würde. Si vorrebbe valutare un altro modo. Wenn ich so sehe, dass dieses Zeitalter eben insgesamt imperialistisches Zeitalter genannt wurde, dass doch viele Erscheinungsformen hier ganz parallel in den verschiedenen Ländern zu registrieren waren, meinetwegen bei der Flottenpolitik, dass hier doch alle europäischen Mächte in dieser Zeit in einem bestimmten Flottenrausch verfielen, dann würde ich doch meinen, dass hier auch sehr stark nationenübergreifende Anschauungen am Werk sind, und ich finde sie ja auch in bestimmten Dingen jetzt greift, bei meinetwegen in den Pangermanismus oder so etwas, der nun teilweise der deutsche Pangermanismus von England, wie Sie wissen, ja doch inspiriert worden ist. Da komme ich auch wieder darauf, dass nun hier das Bildungsbürgertum möglicherweise auch direkt von den anderen Nationalismen gelernt hat. Ich vermute das sehr stark. Die haben ja doch sehr viel gelesen und die Sachen nun auch daraus Nutzanwendungen gezogen, wenn ich es bösartig sagen kann, in Richtung eigenem Nationalismus. Ich sehe da also schon einen erheblichen Einfluss, der von außen auch kommt, würde aber dann meinen, dass nun die Spezifika, die ich genannt habe, im Denken jetzt von verschiedenen Schwerpunkten nun in Deutschland herausgebildet werden. Amette, nun zielt ja Ihre Antwort ein wenig in eine andere Richtung. Also lui Amette invece la comunanza del problema e del modo di pensare e crede a delle, delle influenze dirette, per esempio provenute dall'Inghilterra, la lettura, lo studio fatto proprio da esponenti della borghesia erudita, lo studio dell'imperialismo inglese abbia incitato, abbia influenzato il proprio modo di pensare e di agire, però aggiunge ricorda a questi elementi specifici di cui ha parlato. Wir müssen selber noch einmal verlängern, obwohl das also nicht meine Absicht ist. Wir haben eines vielleicht über Übersetzung nicht deutlich genug eben gesagt. Sie haben ja, ich muss nur noch mal betonen, Sie haben doch auch betont, dass eben diese Nationalisten eben von einer spezifisch deutschen Sendung in der Welt ausgingen, von einer Aufgabe zwischen russischer Reaktion und englischem Krämergeist, die germanische Freiheit aufrechtzuerhalten und diese germanische und diese diese deutsche Mission in den Kampf der großen Staaten um die Weltherrschaft einzubringen. Das ist doch eine sehr eigentümliche Ausprägung. Aber ich würde eben auch da meinen, dass es teilweise auch ein Reflex jetzt wieder ist auf andere missionarische Standpunkte, die in anderen Ländern formuliert worden sind. Ja, also auch da würde ich eben sagen, es ist ungeheuer schwer, hier auseinander zu trennen, was ist nun hier unbeeinflusst von außen gewachsen und was ist hier in meinetwegen Analogie oder in Konkurrenz zu Ideen in anderen vergleichbaren Staaten gewachsen. Sì, infine dice che è molto difficile differenziare esattamente fra quello che è cresciuto all'interno della nazione germanica, per esempio, e di quei elementi che più o meno si allacciano a degli esempi, a dei casi analoghi in altri paesi. Aber es ist sehr wichtig, dass zum Schluss eben in verschiedener Weise wir auf den Vergleich gekommen sind. Ich glaube, dass die sowohl heute Morgen wie heute Nachmittag manche Elemente zusammengetragen sind, die also auf sehr viele Unterschiede auch zwischen den Entwicklungen in den beiden Ländern verweisen und dass insofern also wir heute wesentliche Schritte weitergekommen sind. Mi pare che proprio la giornata di oggi, paragonando i due sviluppi, ci ha dimostrato la diversità delle situazioni geografiche, politiche, storiche, e anche la diversità degli sviluppi che il nazionalismo ha impregnato in Italia e in Germania in quel periodo. E credo che con questo possiamo per oggi finire. Domanda. Sì, prego. Domanda. Ecco, volevo chiedere questo. Ecco, queste associazioni nazionaliste tedesche, di fronte al problema dell'obbedienza ad una costruzione teorica, ideologica ben precisa, o di fronte al problema della costruzione di un edificio teorico ben preciso, come si comporta? Sono cioè associazioni che si muovono soltanto sul piano pratico o sono associazioni che obbediscono ad un corpus dottrinario o si propongono di costruire un corpus dottrinario? Wie verhält es sich mit der Doktrin und mit der Kohärenz, mit der diese Organisationen entweder bereit waren, einer Gesamtdoktrin des Nationalismus zu gehorchen oder eine solche Doktrin auszuformulieren? Denn das gehört ja auch mit zu den Ergebnissen des heutigen Tages in Italien. Kleine Gruppen, denen es aber darum ging, das Gesamtkonzept einer organisierten Produktivgesellschaft zu entwerfen, einer theoretischen Überwindung des Liberalismus, während man eben sehr stark den Eindruck hatte, außenpolitische Ziele, aber im Übrigen Agitation mehr auf praktischer Grundlage. Wie verhält es sich mit der politischen Lehre, der Doktrin, der Theorie? Naja, ich würde eigentlich auf das Bild verweisen, das in der Weimarer Zeit immer von den Deutschnationalen mit Blick auf die Nationalsozialisten verwendet wurde. Das sagt man immer, das ist so Fleisch von unserem Fleisch. Ja? Also man sah es nie als Konkurrenz oder als etwas anderes an, sondern als etwas eng Artverwandtes. Ja? Man fühlte sich immer sehr stark zusammengehörig, auch wenn man eigentlich mit einer akzentuiert weltpolitischen Ausrichtung einer anderen Gruppe, die nun ganz auf den Kontinent ausgerichtet war, ins Gehege kam. Ja, also ich habe ja dargestellt, dass praktisch diese Phase, wo man unter einem alles umfassenden Programm, das eben in alle Richtungen tendierte, alle zusammenfasst, dass man das erst dazu erst spät kam. Nicht, aber auch vorher, als man eigentlich sich widersprach in den Zielen, ist eigentlich nie da ein richtiger Antagonismus aufgekommen.